A18 Akzent, Pause und Satzmelodie. Hören Sie und sprechen Sie nach. Hähnchen haben wir leider nicht mehr. Möchten Sie vielleicht das Putenschnitzel? Nehmen Sie einen offenen Weißwein, zum Beispiel einen Riesling. Kennen Sie den offenen Landwein? Der passt sehr gut zum Fleisch. Als Vorspeise kann ich Ihnen die Spargelsuppe empfehlen. Eine Spezialität des Hauses.